Teil 37 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der gescheite Hans, Version 1. Hansens Mutter spricht: Wohin, Hans? Hans antwortet: Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. Adies, Mutter. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts, gegeben, Han. Gretel schenkt dem Hans eine Nadel. Hans spricht: Adies, Gretel. Adies, Hans. Hans nimmt die Nadel und steckt sie in einen Heuwagen und geht hinterher nach Haus. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans, wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Nadel gegeben. Wo hast du die Nadel, Hans? In Heuwagen gesteckt. Das hast du dumm gemacht, musst's an Ärmel stecken. Tut nichts, besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Schon gut machen, adies, Mutter. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts, gegeben, Han. Gretel schenkt dem Hans ein Messer. Adies, Gretel. Adies, Hans. Hans nimmt das Messer, steckt's an den Ärmel und geht nach Haus. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Messer gegeben. Wo hast du das Messer, Hans? An den Ärmel gesteckt. Das hast du dumm gemacht, musst's in die Tasche stecken. Tut nichts, besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Schon gut machen, adies, Mutter. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans, was bringst du Gutes? Bring nichts, gegeben, Han. Gretel schenkt dem Hans eine junge Ziege. Adies, Gretel. Adies, Hans. Hans nimmt die Ziege, bindet ihr die Beine und steckt sie in die Tasche. Wie er nach Hause kommt, ist sie erstickt. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Ziege gegeben. Wo hast du die Ziege, Hans? In die Tasche gesteckt. Das hast du dumm gemacht, Hans. Musst's an ein Seil binden. Tut nichts, besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. Adies, Mutter. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts, gegeben, Han. Gretel schenkt dem Hans ein Stück Speck. Hans bindet den Speck an ein Seil und schleift's hinter sich. Die Hunde kommen und fressen es ab. Wie er nach Haus kommt, ist das Seil leer. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans, wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Stück Speck gegeben. Wo hast du den Speck, Hans? Ans Seil gebunden, heimgeführt, fort gewesen. Das hast du dumm gemacht, Hans, musst's auf dem Kopf tragen. Tut nichts, besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. Adies, Mutter. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts, gegeben, Han. Gretel schenkt dem Hans ein Kalb. Hans setzt es auf den Kopf und es zertritt ihm das Gesicht. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Kalb gegeben. Wo hast du das Kalb, Hans? Auf den Kopf gesetzt, Gesicht zertreten. Das hast du dumm gemacht, Hans, musst's leiten und an die Raufe stellen. Tut nichts, besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. Adies, Mutter. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts, gegeben, Han. Gretel sagt: Ich will mit dir gehen. Hans bindet die Gretel an ein Seil, leitet sie, führt sie vor die Raufe und knüpft sie fest. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat sie dir gegeben? Gretel mitgegangen. Wo hast du die Gretel? Geleitet, vor die Raufe geknüpft, Gras vorgeworfen. Das hast du dumm gemacht. Musst ihr die Augen freundlich zuwerfen. Tut nichts, besser machen. Hans geht in den Stall, sticht allen Kälbern und Schafen die Augen aus und wirft sie der Gretel ins Gesicht. Da wird Gretel bös, reißt sich los und läuft fort und ist Hansens Braut gewesen. Ende von Der gescheite Hans, Version 1.